Und noch ein Muster gibt es. Die größeren und mächtigen Tiere weichen zuerst, weil sie lohnendere Beute sind. WissenschaftlerInnen sprechen in diesem Zusammenhang von leeren Wäldern, die zwar auf den ersten Blick gesund aussehen, aber ihre großen Wildtiere verloren haben. Da auch diese eine bedeutende Funktion im komplexen Zusammenspiel von Ökosystemen haben, etwa bei der Samenausbreitung, Bestäubung oder dem Entsorgen von Aas, wird das mutwillige Ausräumen der Wälder nicht ohne Folgen bleiben. Doch es geht nicht nur um Arten, die kriechen oder krabbeln. Auch Sträucher, Gräser und Bäume werden übernutzt. Tropenhölzer wie Teak und Mahagoni sind legendär und mindestens in einigen Weltgegenden schon empfindlich dezimiert. Dass brutale Entwaldung für Klima und Biodiversität schädlich ist, liegt auf der Hand. Im Gegensatz dazu bietet der selektive Holzeinschlag eine gute Methode, Schutz und Nutzung in Einklang zu bringen. Zumal das für die örtliche Bevölkerung mit Einnahmen verbunden ist. Wenn einzelne Bäume gezielt gefällt werden, ist das für viele Tier- und Pflanzenarten schonender als der radikale Kahlschlag. Nichtsdestotrotz kann auch diese Technik einzelne Baumarten an den Rand des Aussterbens bringen, wenn man den Bäumen keine Zeit zum Nachwachsen lässt. Beispiele dafür sind Palisander- und Ebenholzbäume in Madagaskar und glattblättrige Mahagoni-Arten in Mittel- und Südamerika. Die direkte Ausbeutung von natürlichen Stoffen hat inzwischen ein Maß erreicht, das weit über der Nachhaltigkeitsgrenze liegt. Unvorstellbare 60 Milliarden Tonnen Ressourcen werden der Natur jedes Jahr entrissen. Etwa doppelt so viel wie noch vor 40 Jahren. Wenn der jetzige Trend fortdauert, fehlt schon bald ein großer Teil der Tier- und Pflanzenvielfalt. Zumal in der Kombination mit der Abholzung von Wäldern. Hochrechnungen zufolge wird es dann in etwa 77 Jahren keinen Regenwald mehr geben. Die Ozeane sind womöglich schon Mitte des Jahrhunderts leer. Solche Rechnungen und Vorhersagen sind wissenschaftlich umstritten. Aber allein die Tatsache, dass man über derartige Szenarien nachdenken muss, wo doch noch vor rund 70 Jahren alles reichlich vorhanden war, gibt Anlass zu großer Sorge.